Ich war bedacht auf jedes Licht. Hab nur gedacht der letzten Tage. Hab nur gefühlt den Regen nicht. Und hörte Stimmen aus den Fenstern. Und hörte Lachen, Weinen auf. War sehr berührt von einem Spiel. Aus diesem Fenster drang auch raus. So fein und sanft sang dort ein Mädchen. So schön war der Gitarrespiel. Die Nacht war schon so tief im Dunkel. Die Zeit zum Lauschen war nicht viel. Es war, als spielte sie für mich. Es war, als wär's die schönste Nacht. Die Flammen in dem Fenster zeigten, sie waren bang und ohne Acht. Einsam mit den Tönen, gefühlt verloren, keine Zeit, sie von allem Schönen in Gedanken so nah und weit. Einsam mit den Tönen, gefühlt verloren, keine Zeit, sie von allem Schönen in Gedanken so nah und weit. Es schien, sie fühlte nicht Gefahr. Sie sah nicht mal die Flammen steigen. Es war der Zauber der Musik. Und irgendwann, da kam ihr Schweigen. Und ich bin stumm hinfortgegangen. Sah dann die Menschen panisch schnell. Aus ihrem Fenster klang das Glück, so wie das Feuer weit und hell. Einsam mit den Tönen, gefühlt verloren, keine Zeit, sie von allem Schönen in Gedanken so nah und weit. Einsam mit den Tönen, gefühlt verloren, keine Zeit, sie von allem Schönen.